Der vorsitzende der medizinischen Gesellschaft der Japan-Koreaner, Kang Kyung-bu, der am 19. Pyongyang Medizinwissenschaftlichen Seminar der Koreaner im In- und Ausland teilnahm, sagte bei einem Interview mit dem Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur, dass das Institut für Brustdrüsen-Tumor der Pyongyang Entbindungsklinik, die Kinderklinik Ongnu, die Zahnklinik Ryugyong und die Augenklinik Ryugyong die rühmenswerten medizinischen Dienstleistungsbasen seien, die von den heißen Fürsorgen von Marschall Kim Jong-un zeugen, der für die Förderung der Gesundheit der Kinder und Bevölkerung alles einsetze. Er fuhr fort, das seien die edlen Früchte der weisen Führung von Marschall Kim Jong-un, der einen großen Blumengarten der Wertschätzung des Volkes, der Achtung vor dem Volk und der Liebe zum Volk schaffe. Beim Blick auf die glücklichen Gesichter der einfachen Erwerbstätigen, die unentgeltlich eine ausgezeichnete medizinische Betreuung erhalten, habe er aus tiefster Seele empfunden, dass das sozialistische Gesundheitssystem der DEVRK sehr vorzüglich sei. Die Koreaner, die dank des sozialistischen Gesundheitssystems ohne Sorge um die Behandlungen der Krankheiten ein großes Glück genießen, seien die glücklichsten Personen in der Welt.